im Jahr 1938, so begann die Zeit. Die Ricky Twins, Josh und Josi für die Ewigkeit. CIA Apollo, ein Programm so kühn, schickten sie ins All die ersten, die wir je gesehen. Eine Kapsel stieg empor, durch dunkle Nacht so klar. Ein spionierter Satellit, nukleare Gefahr war er nah. Ricky Twins, oh Ricky Twins, Legenden im All. Ihre Namen hallen wieder über Berg und Tal. Von der Erde bis zum Mond, so weit ihr Flug ging. Die Ricky Twins, ein Heldenlied, das die Welt besingt. Im 68er Jahr, Josh, Ricky und seine Josi, ein heldenhaftes Paar. NASA Apollo 5, zum Mond ihr geheimer Flug, den Hand war diese Mission, zu gefährlich war der Zug. Die Sterne ihre Zeugen, im stillen Mondenschein, die Ricky Twins auf den Trabanten, welch ein geheimer Schein. Ricky Twins, oh Ricky Twins, Legenden im All. Der mir der russischen Station, ein Moment der Qual, mit einer 9 mm drohte man mit harter Zahl. Doch um den Frieden zu bewahren, im Kalten Krieg so schwer, schickte man sie einzeln zu kleineren Salyut 5. Das war mehr ein Zeichen der Versöhnung im Orbit ganz allein. Die Ricky Twins, Pionier, ihr Mut so rein. Ricky Twins, oh Ricky Twins, Taten im Verborgenen, ein unvergesslicher Schmerz.